eine ganz große, gewaltige Rolle, weil die Zeitungen, die kritischen Zeitungen, sind entweder zugemacht worden oder die dürfen nicht über bestimmte Dinge berichten, unter anderem über Proteste, Protestbewegung. Und die offiziellen Nachrichtenagenturen und die TV-Sender, die staatliche, die bringen oft das falsche Nachrichten, um zu verhindern, dass die Menschen protestieren können. Und insofern spielen eben die Blogger eine ganz, ganz große Rolle, weil sie nicht immer kontrolliert werden können. Also ich kenne Blogger, die innerhalb von einem Monat oder einer Woche Blogs, neue Blogs gründen, weil der alte zensiert ist. Und die offizielle Stellen kommen nicht so schnell hinterher, dass sie immer neue identifizieren und zumachen. Welche Rolle spielen diese neuen Medien überhaupt? Wir haben ja schon von samtenen Revolutionen in Osteuropa gehört, die sozusagen über SMS zusammengetrommelt wurden. Gibt es sowas im Iran auch? Ja, also jetzt zurzeit spielen eigentlich diese anderen Medien, also wie Facebook oder wie Twitter, eine noch wichtigere Rolle als eben Blogs, weil die Menschen haben nicht so viel Zeit, um Blogs zu schreiben. Die stellen zwar ihre Bilder rein und die stellen auch Filme rein in ihre Blogs, aber eine ganz gewaltige, wichtige Rolle spielt eben Twitter und Facebook, weil diese falschen Nachrichten, die verbreitet werden, zum Beispiel gestern wurde verbreitet per offizielle Medien, dass diese Demonstration abgesagt wurde. Und durch dieser Twitter und durch Facebook haben sehr viele Menschen auf einmal erfahren, dass das nicht der Fall ist und die haben gehört, was der Mousavi gesagt hat und die haben gehört, wie und wo diese Veranstaltung stattfindet. Ahmadinejad wurde ja Wahlbetrug vorgeworfen. Der Wächterrat ist jetzt offenbar bereit, das Wahlergebnis zu überprüfen und teilweise auch neu auszählen. Wie glaubwürdig und wie erfolgreich ist eine solche Ankündigung in den Augen der Blogger? Ich denke, das ist nicht glaubwürdig. Also die spielen auf Zeit. Vielleicht werden die Menschen damit ein bisschen beschwichtigen oder ruhig stellen. Aber natürlich, es ist ein Spiel zwischen der Bevölkerung, der Protestierende und der Machthaber. Die spielen miteinander ein Spiel, die sehr schwer vorherzusagen ist. Aber auf jeden Fall, es spielt eine Rolle, ob die Massen auf der Straße bleiben, ob sie auch die Ordnungskräfte beeindrucken können, dass sie nicht auf sie schießen. Also es ist ein Spiel und wie es jetzt aussieht, würde ich sagen, dass die Proteste weitergehen werden und irgendwann die Obrigkeit einlenken muss. Es wurde den westlichen Medien manchmal vorgeworfen, sie sprächen eher mit den gut gebildeten Schichten im Norden Teherans und wüssten nicht eigentlich, wie die Massen, die Sie jetzt gerade auch erwähnt haben, ticken. Deswegen nochmal die Frage an Sie. Seit der Revolution von 1979 heißt es jetzt, hat Teheran keine solchen Proteste, kein solches Engagement auf den Straßen mehr gesehen. Was für eine Öffentlichkeit ist das? Also, das ist nicht wahr, dass diese Proteste auf Teheran beschränkt sind. Also, wir haben ja die Bilder gesehen, in verschiedenen Großstädten finden auch Demonstrationen statt. Aber darüber hinaus, auch in den kleineren Dörfern gibt es Internetcafés. Also, da gehen mehr junge Menschen hin. Aber trotzdem, die kommen in der Familie zurück und die werden ihre Informationen in der Familie weitergeben. Also, bei uns leben weniger als die Hälfte der Bevölkerung auf dem Lande. Und wenn man denkt, dass 35 Millionen Menschen Internet-User sind, dann muss man schon denken, dass schon diese Welle längst auch Dörfer erreicht hat. Ein Freund von mir hat berichtet, dass ein Junge, der Schafe hutet und immer unter freiem Himmel ist, also er hat immer sein Handy bei und er hat auch immer seinen Walkman dabei. Also wer mit Walkman und wer mit einem Handy umgehen kann und diese Technik lernen muss, dann weiß er auch, wie er mit Internet arbeitet. Und es ist schon die Welle so verbreitet, dass auch die Landbevölkerung begrenzt daran teilhat.